1. Im Zenten Regierungs Jahr von Königsedekia was dem Achtzenten Jahr der Herrschaft Nebukadnezars Innsbruck, empfing Jeremiah ein Botschaft von Gott. 2. Zu dieser Zeit belagert das Babylonische Heer Jerusalem, waren der Prophet Jeremiah im Wachthof des Königlichen Palasts von Juda gefangen gehalten wird. 3. Königsedekia hat in dort eingesperrt, weil Jeremiah prophesied hat, dass Gott die Stadt dem König von Babylon ausliefern wird, damit dieser sie einnehmen. 4. Erwirken die Zudem, dass Sedekia den Chaldeen nicht entkommen wird, sondern personlich vor den König von Babylon treten und ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen muss. 5. Sedekia sollte nach Babylon geführt werden und dort bleiben, bis Gott sich seiner wieder ernehmen wird, wobei jeder militarisch widerstand gegen die Chaldeer erfolglos blieb. 6. Jeremiah berichtet daraufhin, dass das Wort des Herrn mit einer ganz spezifischen Anweisung zu ihm gekommen sei. 7. Gott kündigteren, dass sein Cousin Hanamiel in besuchen Word, im den Kauf eins Ackers in Anathoth anzubieten, die Jeremiah das gesetzlich vorkaufsrecht besaß. 8. Wie vorhergesagt, kam Hanamiel zu Jeremiah in den Wachthof und bat ihn, das Grundstück im Land Benjamin zu erwerben, woraufhin Jeremiah die göttliche Absicht hinter diesem Ereignis erkannte. 9. Erkaufte den Acker von seinem Cousin Hanamiel und zahlte ihm den vereinbarten Preis von siebzehn Silberstücken Ordnungsgemäß AUS 10. Jeremiah fertig den Kaufvertrag schriftlichen, versiegelte in Vorzügen und wog das Silber auf einer Wage AB, das Geschäft abzuschließen. 11. Danach nahm er die Kaufverkunde entgegen, die sowohl ein versiegelte Fassung mit den gesetzlichen Bestimmungen als auch eine Fien Ausfertigung enthielt. 12. Übergab das Dokument an Baruch, den Sohn Neriges, in Gegenwart seines Cousins, der Zeugen und aller Juden, die sich zu diesem Zeitpunkt im Wachthof aufhielten. 13. Vor den Augen aller Anwesenden gab er Baruch ein klare Anweisung bezüglich der weiteren Behandlung dieser wichtigen Dokument. 14. Im Namen des Herrn der Heerscheren befahl ihm, beide Erkunden in ein Tunschfass zu legen, damit sie über einen langen Zeitraum hinweg sicher erhalten blieben. 15. Denn Gott hat erklärt, dass in diesem Land einst Tags wieder Hauser, Acker und Weinberg ganz regular gekauft und verkauft werden würden. 16. Nachdem Jeremiah die Erkunde und Baruch übergeben hat, wollte sich in einem gebeten den Herrn, sein Gedanken vor in zu bringen. 17. A Preis Gott als den Schöpfer von Himmel und Erde, dessen Markt so grenzenlos ist, dass im absolut kein Vorhaben unmöglich erscheint. 18. Jeremiah beschrieb Gott als Jemanden, der Tausenden nicht erweist, aber auch die Konsequenzen der Schuld der Vater und deren Nachkommen fordert. 19. Rühmte Gott's Weisen Rat und sein Machtigen Taten, mit denen das Handeln aller Menschen beobachtet, jedem Gemma seinem Verhalten und seinen Taten zu Virgilton. 20. Gott habe durch Zeichen und Wunder in Ägypten und bis in die Gegenwart sowohl in Israel als auch in der gesamten Menschheit sein Markt bewiesen und sich einen Namen gemacht. 21. Mit starker Hand und unter großem Schrecken für die Feinde habe sein Volk Israel einst aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt. 22. Erschenkte ihnen Diocese Fruchtbarland, das von Milch und Honig überfließt, genau wie auch es ihren Vorfahren feierlich und unterried versprochen hat. 23. Doch nachdem sie das Land besiedelt hatten, verweigerten sie den Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen und ignorierten sein Gebot, weshalb Diocese Unheil über sie kommen ließ. 24. Nun standen die Belagerungswohl bereits in der Stadtmauer und Jerusalem war durch Krieg, Hunger und Pest der Gewalt der Chaldeer ausgeliefert, so wie Gott es angedroht hat. 25. Trotz dieser aussichtslosen Lage, in der die Stadt bereits verloren schien, hat Gott Jeremiah befohlen, den Acker vor Zeugen für Geld zu kaufen, was dem Propheten unverständlich war. 26. Daraufhin erging das Wort des Herrn ernüten Jeremiah, auf sein Zweifel und sein Gebet zu antworten. 27. Gott betonte, dass der Herr über alle Bösen sei, und stellte die rhetorische Frage, ob ihm tatsächlichen etwas unmöglich sein konnte. 28. Die Schau bestätigt der Herr, dass die Stadt den Chaldeen und dem babylonischen König Nebukadnezar zur Eroberung übergeben wird. 29. Die Angreifenden Kalder Werden in Die Stadt Eindringen und SI Niederbrennen, Einschließlich der Hauser, auf deren Dachen man Fremden Gotten Y Bull Opfer dargebracht hat. 30. Gott erklärt, dass die Israeliten und Juden von Jugend auf ne Bosses getten und in der Chia selbst gemachten Gottesbilder unaufhörlich provoziert hatten. 31. Sieht ihre Grundung habe die Stadt seinen Sohn so sehr erregt, dass sie nun endgültig aus seiner Gegenwart entfernen muss. 32. Grund dafür war die Bosheit des gesamten Volks, einschließlich der Könige, Bien 10, Priester und Propheten, die allgemeinsam gegen ihn gehandelt hatten. 33. Sie wanten sich von Gott ab und ignorierten beharrlich sein Lehren, obwohl sie immer wieder zur Umkehr und zur Annahme von korrekter ermahnt hat. 34. Stattdessen entweihten sie sogar den Tempel, der seinen Namen trägt, indem sie dort ihre abscheulichen Götzenbilder aufstellten. 35. Im Tal Benhinnom errichteten sie Altar für Baal, ihr keine dem Gott Moloch zu opfern, was Gott niemals befohlen oder Orchner in Owegang Jesogen hat. 36. Doch trotz der Gegenwartigen zerstoring durch Krieg, Hunger und Pest sprach der Herr, der Gott Israels, nun über die Fern Zukunft dieser Stadt. 37. Versprach sein Volk aus allen Landen, in die sie im Zorn vertrieben hat, wieder zu sammeln und sie sicher und diesen Ort zurück zu bringen. 38. In jener Zeit werden sie wieder sein Rech Messages Volk sein, und der Werde Gott sein, der ein Ende Beziehung zu ihnen pflegt. 39. Gott wollte ihnen ein einheitliches Haus und einen gemeinsamen Lebensweg schenken, damit sie in seinem dauerhaften Wohl für sich und ihr Nachkommen stetzogten werden. 40. Biebsichtigte, einen neuen Bund mit ihnen zu schließen, ihnen gut zu tun und die Ehrfurcht vor ihm so tief in ihr Herzen zu legen, dass sie sich nie wieder von ihm abwenden. 41. Es wird ihm Freude bereiten, sie zu segnen und sie mit ganzer Hingabe und Treue wieder fest in diesem Land einzupflanzen. 42. So why das schwer unheil über das Volk gebracht hat, so gewiss wollte er nun auch all das gut herbeiführen, das ihnen feierlich versprochen hat. 43. In diesem Land, das momentan als menschenleer Einod unter chaldäischer Herrschaft gilt, werden in Zukunft wieder ganz regular Acker gekauft werden. 44. Überall im Land, von Benjamin Bis in den Süden, werden Menschen wieder Land kaufen, Vertrage siegeln und Zügen hinzuziehen, so bald Gott Schicksals am Guten wendet.